Siehst du noch den Weg, den wir zwei heimlich fuhren, runter an den Steg? Sommernacht, Sternenlicht, über uns, Baby, wir tanzten hinein in das Glück. Zu ferner Orchestermusik. Dann ein Kuss, zart und sacht, denke nur. Meine Hände. Warum ging ich fort und ließ dich dort allein? Und stimmt es in meinem Herz? Dann wär ich bei dir heute Nacht. Wir waren so glücklich hier. Ich seh mich so. Einsam durch die Nacht trägt der Wind dunkle Wolken, doch am Himmel wacht hell ein Stern, bringt dich heim, heim nach Whitby. Und doch lockt dich mein Rufen, hab keine Angst, schon bald werd ich bei dir sein, mit einem besonderen Geschenk.